Waking up to see that everything is okay. The first time in my life and now it's so great. Slowing down, I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life great. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling. Ich weiß, es kommt jetzt ein wenig plötzlich hier mit dem Track. Es ist so, ob es grad nicht in der Scheiße mit einem Schritt steckt. Sondern ich so schrecklich, als ich besser von der vermisse. Weiß, warum ich jetzt kämpft habe, hab ich ein schlimmes Gewissen. Das muss mir glauben, ich weiß, es ist schwer nach der Zeit. Ich so oft, dass du angesprochen fühlst, denn wer weiß, vielleicht hast du die Zeit vergessen, wo wir uns gut verstanden haben. Das wäre jetzt eine gute Zeit, deswegen will ich nochmal Danke sagen. Tut mir leid, dass ich nie mit ankomme. Verschätzen tue ich nur noch in Wörter, denn ich wurde viel enttäuscht. Deswegen hat sich auch diese schönen Örter, an denen wir waren. Vielleicht haben sie deswegen gesagt, wir wären ein Paar. Ich kann mich auch noch an den Blick erinnern, wo ich plötzlich allein war. Es war ein harter Rückschlag, dass die Freundschaft so kaputt gemacht wurde. Das ist Gerücht und Masse, warum sowas Absurdes? Was mit uns bloß los, was kann ich bis heute nicht verstehen? Ich wünschte, ich könnte an deiner Schulter mein Gesicht sehen. Das wäre schön, doch ich denk bis dann wird Zeit verstreichen. Und von dem dunklen Himmel auf mir noch mehr Leid preisen. Doch es werde stark bleiben, denn ich weiß ganz genau für wem. Denn dann kannst du Freundschaft am Himmel wieder das Blaue sehen. Ich hoffe, du merkst, hab ich nichts verändert und bin bereit. Ich hoffe, du bist es auch, wenn ja, dann heißt es, wir sind zu weit. Nochmal neu anzufangen, glaub mir, ich werde mich anstrengen. Was ist so, wenn es mir schlecht geht, dass ich an dich denk. Denn du hast mich jedes Mal aus dem schlimmsten Dreck gezogen. Als wärst du meine Mutter, für deine Gutherzigkeit muss ich es loben. Ich bin da einfach unglaublich dankbar, was du mir getan hast. Dran erinnern kann ich mich noch, wo du das letzte Mal gefahren warst. Hätte ich gewusst, dass das letzte Mal war, hätte ich es mehr genossen. Dass du wieder zu mir zurückkommst, da bin ich sehr in Hoffen. Wenn es nicht so kommt, nehme ich das als ein Dank für die Vergangenheit. Trotzdem hoffe ich, dass es mit uns beiden nicht vergangen bleibt. Things that make life.